don carlos infant von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller vierter akt vierzehnter bis zwanzigster auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz ein zimmer der königin vierzehnter auftritt die königin alba domingo alba wenn uns vergönnt ist große königin königin was steht zu ihren diensten domingo redliche besorgnis für ihrer königlichen majestät erhabene person erlaubt uns nicht bei einem vorfall müßig stillzuschweigen der ihre sicherheit bedroht alba wir eilen durch unsre zeit'ge warnung ein komplott das wider sie gespielt wird zu entkräften domingo und unsern eifer unsre dienste zu den füßen ihrer majestät zu legen königin sieht sie verwundert an hochwürd'ger herr und sie mein edler herzog sie überraschen mich wahrhaftig solcher ergebenheit war ich mir von domingo und herzog alba wirklich nicht vermutend ich weiß wie ich sie schätzen muß sie nennen mir ein komplott das mich bedrohen soll darf ich erfahren wer alba wir bitten sie vor einem marquis posa sich zu hüten der für des königs majestät geheime geschäfte führt königin ich höre mit vergnügen daß der monarch so gut gewählt den marquis hat man mir längst als einen guten menschen als einen großen mann gerühmt nie ward die höchste gunst gerechter ausgeteilt domingo gerechter ausgeteilt wir wissen's besser alba es ist längst kein geheimnis mehr wozu sich dieser mensch gebrauchen lassen königin wie was wär denn das sie spannen meine ganze erwartung domingo ist es schon von lange daß ihre majestät zum letztenmal in ihrer schatulle nachgesehen königin wie domingo und haben sie nichts darin vermißt von kostbarkeiten königin wieso warum was ich vermisse weiß mein ganzer hof doch marquis posa wie kommt marquis posa damit in verbindung alba sehr nahe ihro majestät denn auch dem prinzen fehlen wichtige papiere die in des königs händen diesen morgen gesehen worden als der chevalier geheime audienz gehabt königin nach einigem nachdenken seltsam bei gott und äußerst sonderbar ich finde hier einen feind von dem mir nie geträumt und wiederum zwei freunde die ich nie besessen zu haben mich entsinnen kann denn wirklich indem sie einen durchdringenden blick auf beide heftet muß ich gestehen ich war schon in gefahr den schlimmen dienst der mir bei meinem herrn geleistet worden ihnen zu vergeben alba uns königin ihnen domingo herzog alba uns königin noch immer die augen fest auf sie gerichtet wie lieb ist es mir also meiner übereilung so bald gewahr zu werden ohnehin hatt ich beschlossen seine majestät noch heut zu bitten meinen kläger mir zu stellen um so besser nun so kann ich auf herzog albas zeugnis mich berufen alba auf mich das wollten sie im ernst königin warum nicht domingo um alle dienste zu entkräften die wir ihnen im verborgnen königin im verborgnen mit stolz und ernst ich wünschte doch zu wissen herzog alba was ihres königs frau mit ihnen oder mit ihnen priester abzureden hätte daß ihr gemahl nicht wissen darf bin ich unschuldig oder schuldig domingo welche frage alba doch wenn der könig so gerecht nicht wäre es jetzt zum mindesten nicht wäre königin dann muß ich erwarten bis er's wird wohl dem der zu gewinnen hat wenn er's geworden sie macht ihnen eine verbeugung und geht ab jene entfernen sich nach einer andern seite zimmer der prinzessin von eboli 15. auftritt prinzessin von eboli gleich darauf carlos eboli so ist sie wahr die außerordentliche zeitung die schon den ganzen hof erfüllt carlos tritt herein erschrecken sie nicht fürstin ich will sanft sein wie ein kind eboli prinz diese überraschung carlos sind sie noch beleidigt noch eboli prinz carlos dringender sind sie noch beleidigt ich bitte sagen sie es mir eboli was soll das sie scheinen zu vergessen prinz was suchen sie bei mir carlos ihre hand mit heftigkeit fassend mädchen kannst du ewig hassen verzeiht gekränkte liebe nie eboli will sich losmachen woran erinnern sie mich prinz carlos an deine güte und meinen undank ach ich weiß es wohl schwer hab ich dich beleidigt mädchen habe dein sanftes herz zerrissen habe tränen gepreßt aus diesen engelblicken ach und bin auch jetzt nicht hier es zu bereuen eboli prinz lassen sie mich ich carlos ich bin gekommen weil du ein sanftes mädchen bist weil ich auf deine gute schöne seele baue sieh mädchen sieh ich habe keinen freund mehr auf dieser welt als dich allein einst warst du mir so gut du wirst nicht ewig hassen und wirst nicht unversöhnlich sein eboli wendet das gesicht ab o stille nichts mehr um gottes willen prinz carlos laß mich an jene goldne zeiten dich erinnern an deine liebe laß mich dich erinnern an deine liebe mädchen gegen die ich so unwürdig mich verging laß mich jetzt geltend machen was ich dir gewesen was deines herzens träume mir gegeben noch einmal nur noch einmal stelle mich so wie ich damals war vor deine seele und diesem schatten opfre was du mir ewig nie mehr opfern kannst eboli o karl wie grausam spielen sie mit mir carlos sei größer als dein geschlecht, vergiß beleidigungen, tu, was vor dir kein weib getan, nach dir kein weib mehr tun wird. Etwas Unerhörtes fordre ich von dir, laß mich, auf meinen Knien beschwör ich dich, laß mich, zwei Worte, laß mich mit meiner Mutter sprechen. Er wirft sich vor ihr nieder. 16. Auftritt. Die Vorigen. Marquis von Posa stürzt herein, hinter ihm zwei Offiziere der königlichen Leibwache. Marquis, atemlos, außer sich dazwischentretend. Was hat er gestanden? Glauben Sie ihm nicht. Carlos, noch auf den Knien, mit erhobener Stimme. Bei allem, was heilig. Marquis, unterbricht ihn mit Heftigkeit. Er ist rasend, hören Sie den Rasenden nicht an. Carlos, lauter, dringender. Es gilt um Tod und Leben, führen Sie mich zu ihr. Marquis, zieht die Prinzessin mit Gewalt von ihm. Ich ermorde sie, wenn sie ihn hören. Zu einem von den Offizieren. Graf von Cordua, im Namen des Monarchen. Er zeigt den Verhaftsbefehl. Der Prinz ist ihr Gefangener. Carlos steht erstarrt, wie vom Donner gerührt. Die Prinzessin stößt einen Laut des Schreckens aus und will fliehen. Die Offiziere erstaunen. Eine lange und tiefe Pause. Man sieht den Marquis sehr heftig zittern und mit Mühe seine Fassung behalten. Zum Prinzen. Ich bitte um Ihren Degen. Fürstin Eboli, Sie bleiben. Und? Zu dem Offizier. Sie haften mir dafür, dass seine Hoheit niemand spreche. Niemand. Sie selbst nicht. Bei Gefahr des Kopfs. Er spricht noch einiges leise mit dem Offizier. Darauf wendet er sich zum andern. Ich werfe sogleich mich selbst zu des Monarchen Füßen, ihm Rechenschaft zu geben. Zu Carlos. Und auch Ihnen. Erwarten Sie mich, Prinz, in einer Stunde. Carlos lässt sich ohne Zeichen des Bewusstseins hinwegführen. Nur im Vorübergehen lässt er einen matten, sterbenden Blick auf den Marquis fallen, der sein Gesicht verhüllt. Die Prinzessin versucht es noch einmal zu entfliehen. Der Marquis führt sie beim Arme zurück. 17. Auftritt. Prinzessin von Eboli, Marquis von Posa. Eboli. Um aller Himmel willen, lassen Sie mich diesen Ort. Marquis führt sie ganz vor, mit fürchterlichem Ernst. Was hat er dir gesagt, Unglückliche? Eboli. Nichts. Lassen Sie mich. Nichts. Marquis hält sie mit Gewalt zurück. Ernster. Wie viel hast du erfahren? Hier ist kein Entrinnen mehr. Du wirst auf dieser Welt es niemand mehr erzählen. Eboli sieht ihm erschrocken ins Gesicht. Großer Gott, was meinen Sie damit? Sie wollen mich doch nicht ermorden? Marquis zieht einen Dolch. In der Tat, das bin ich sehr gesonnen. Mach es kurz. Eboli. Mich? Mich? O ewige Barmherzigkeit! Was hab ich denn begangen? Marquis, zum Himmel sehend, den Dolch auf ihre Brust gesetzt. Noch ist's Zeit, noch trat das Gift nicht über diese Lippen. Ich zerschmettre das Gefäß, und alles bleibt, wie es gewesen. spaniens verhängnis und eines weibes leben er bleibt in dieser stellung zweifelhaft ruhen eboli ist an ihm niedergesunken und sieht ihm fest ins gesicht nun was zaudern sie ich bitte nicht um schonung nein ich habe verdient zu sterben und ich will's marquis läßt die hand langsam sinken nach einem kurzen besinnen das wäre so feig als es barbarisch ist nein nein gott sei gelobt noch gibt's ein anderes mittel er läßt den dolch fallen und eilt hinaus die prinzessin stürzt fort durch eine andere türe ein zimmer der königin 18. auftritt die königin zur gräfin fuentes was für ein auflauf im palaste jedes getöse gräfin macht mir heute schrecken o sehen sie doch nach und sagen mir was es bedeutet die gräfin fuentes geht ab und herein stürzt die prinzessin von eboli 19. auftritt königin prinzessin von eboli eboli atemlos bleich und entstellt vor der königin niedergesunken königin zu hilfe er ist gefangen königin wer eboli der marquis posa nahm auf befehl des königs ihn gefangen königin wen aber wen eboli den prinzen königin rasest du eboli soeben führen sie ihn fort königin und wer nahm ihn gefangen eboli marquis posa königin nun gott sei gelobt daß es der marquis war der ihn gefangen nahm eboli das sagen sie so ruhig königin so kalt o gott sie ahnen nicht sie wissen nicht königin warum er gefangen worden eines fehltritts wegen vermut ich der dem heftigen charakter des jünglings sehr natürlich war eboli nein nein ich weiß es besser nein o königin verruchte teufelische tat für ihn ist keine rettung mehr er stirbt königin er stirbt eboli und seine mörderin bin ich königin er stirbt wahnsinnige bedenkst du eboli und warum warum er stirbt o hätt ich wissen können daß es bis dahin kommen würde königin nimmt sie gütig bei der hand fürstin noch sind sie außer fassung sammeln sie erst ihre geister daß sie ruhiger nicht in so grauenvollen bildern die mein innerstes durchschauern mir erzählen was wissen sie was ist geschehen eboli o nicht diese himmlische herablassung nicht diese güte königin wie flammen der hölle schlägt sie brennend mein gewissen ich bin nicht würdig den entweihten blick zu ihrer glorie emporzurichten zertreten sie die elende die sich zerknirscht von reue scham und selbstverachtung zu ihren füßen krümmt königin unglückliche was haben sie mir zu gestehen eboli engel des lichtes große heilige noch kennen noch ahnen sie den teufel nicht dem sie so liebevoll gelächelt lernen sie ihn heute kennen ich ich war der dieb der sie bestohlen königin sie eboli und jene briefe dem könig ausgeliefert königin sie eboli der sich erdreistet hat sie anzuklagen königin sie konnten eboli rache liebe raserei ich haßte sie und liebte den infanten königin weil sie ihn liebten eboli weil ich's ihm gestanden und keine gegenliebe fand königin nach einem stillschweigen o jetzt enträtselt sich mir alles stehn sie auf sie liebten ihn ich habe schon vergeben es ist nun schon vergessen stehn sie auf sie reicht ihr den arm eboli nein nein ein schreckliches geständnis ist noch übrig nicht eher große königin königin aufmerksam was werd ich noch hören müssen reden sie eboli der könig verführung o sie blicken weg ich lese in ihrem angesicht verwerfung das verbrechen dessen ich sie zeihte ich beging es selbst sie drückt ihr glühendes gesicht auf den boden die königin geht ab große pause die herzogin von olivares kommt nach einigen minuten aus dem kabinett in welches die königin gegangen war und findet die fürstin noch in der vorigen stellung liegen sie nähert sich ihr stillschweigend auf das geräusch richtet sich die letztere auf und fährt wie eine rasende in die höhe da sie die königin nicht mehr gewahr wird zwanzigster auftritt prinzessin von eboli herzogin von olivares eboli gott sie hat mich verlassen jetzt ist es aus olivares tritt ihr näher prinzessin eboli eboli ich weiß warum sie kommen herzogin die königin schickt sie heraus mein urteil mir anzukündigen geschwind olivares ich habe befehl von ihrer majestät ihr kreuz und ihre schlüssel in empfang zu nehmen eboli nimmt ein goldnes ordenskreuz vom busen und gibt es in die hände der herzogin doch einmal noch ist mir vergönnt die hand der besten königin zu küssen olivares im marienkloster wird man ihnen sagen was über sie beschlossen ist eboli unter hervorstürzenden tränen ich sehe die königin nicht wieder olivares umarmt sie mit abgewandtem gesicht leben sie glücklich sie geht schnell fort die prinzessin folgt ihr bis an die türe des kabinetts welche sogleich hinter der herzogin verschlossen wird einige minuten bleibt sie stumm und unbeweglich auf den knien davor liegen dann rafft sie sich auf und eilt hinweg mit verhülltem gesicht Ende von vierter Akt, zwanzigster Auftritt.